deutsche Volk am Donaustrand, das deutsche Volk am Rhein. Sie reichen sich zum Bund die Hand, so soll es ewig sein. Nun gibt es keine Grenzen mehr, die Brüder Völker trennt. Und war der Kampf auch lang und schwer, die ganze Welt erlebt.